Ulrike. Ulrike. Veit. Woher wissen Sie? Riedmann hat mich nicht empfangen. Und hier sah ich Licht. Was machen Sie im Gartenhaus? Im Haus geht es wohl nicht mehr mit mir. Was machen Sie mit Ihnen? Ich habe geträumt von Ihnen, Veit. Wir fuhren Schlittschuh auf den überfrorenen Rheinwiesen. Ulrike, was ist das für Zeug, das man Ihnen zu trinken gibt? Sie hatten Jambon vor sich auf dem Schlitten. Das schulterlange graue Haar des Alten flatterte und er kreischte vor Vergnügen. Und je lauter er schrie, desto wilder wurden die Kurven, die sie fuhren. Eigentlich stürzten sie, Veit. Aber sie bewahrten sich vor dem Fall. Eigentlich nur dadurch, dass sie immer schneller liefen. Und der Alte schrie: Es lebe die Revolution! Schrie er. Ulrike! Es lebe die Revolution! Soll ich sie hier herausholen? Schließlich ließen sie sich unter die Bäume tragen, wo Susanne und ich standen. Jetzt wollte der Alte von Susanne gefahren werden. Wunderbar! Schrie er über die Schulter zurückwinkend. Das Eis ist wunderbar! Die Sonne stand funkelnd in einem blassblauen Himmel. Über dem feinen, bläulichen Nebel schwebten die Pappelalleen wie feines, schwarzes Filigranwerk. Wir stießen uns ab. Wir sahen uns nicht an. Nur vom ersten Schwung getragen, fuhren wir nebeneinander her. Als du die Hand nach mir ausstrecktest, schwang ich mich rückwärts von dir weg. Ich kurfte auf dich zu und hielt vor dir. Ich legte dir die Hände auf die Brust, gab dir einen leichten Stoß. Langsam trieben wir auseinander. Rückwärts ausgreifend, uns nicht aus den Augen lassend, nahmen wir Fahrt auf. In zwei gegenläufigen Bögen jagten wir aufeinander zu, drehten kurz vor dem Zusammenprall ab und ließen uns nebeneinander zum Rhein hinaustreiben. Kühl stand der Fahrtwind auf unseren Gesichtern. Wir hielten. Wir sahen uns an. Ich zog einen Handschuh aus und legte dir den Zeigefinger auf die Lippen. Ulrike. Unsere Mäntel schlugen im Wind. Hör mich doch. Erinnere dich, wo du bist. Ich werde bestimmt wieder gesund. Ich brauche nur Ruhe. Viel Ruhe. Du musst mich in Ruhe lassen. Adieu. Drei Tagen nachts habe ich den Schinderhannes gesehen. Der Mond kam aus den Wolken hervor. Ich sah ihn ganz deutlich. Wir sahen ihn gestern Nacht. Alles an ihm war grau, heller oder dunkler. Die Augen schwarz. Er ging schnell, er hatte es eilig. Man hörte keinen Fußtritt. Er hatte ein Loch in der Stirn, ganz klein, schwarz. Er schien jemanden zu suchen. Dann kam eine Wolke. Als der Mond wieder hervorkam, war er verschwunden. Er hat sowohl in Stadt und Land fast überall Spionen. Ihm war es ganz genau bekannt, wo reiche Leute wohnen. Er wusste es jeden Tag sogar, was manchem seine Einnahmen war, sogar auf einen Kreuzer. Man hörte von dem Schinder Hans, der sagen viel zu viele. Man sah ihn öfter bei dem Tanz, noch öfter bei dem Spiele. Und wenn auch mancher bei ihm steht, er wagt's nicht, dass er ihn verrät. Warum? Das wagt der Teufel. Ach, du willst der Schinderhane sein? So ein Saftsack? Aber wer soll ich denn sonst sein? Unter meinem Namen rumzulaufen! Ich werde dir helfen! Aber ich bin's doch! Ein Schluck Wasser bist du! Ich bin der Schinderhannes, du Arschgeige, du! Ich trete dir in die Eier! Ist doch verrückt! Reicht das? Oder brauchst du noch mehr? Komm, steh auf. Hier, wisch dir das Blut ab. Weg hier. Los, mach schon.